Ja, ihr Lieben. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Unser Thema heute Nacht heißt Liebestöter. Was sind Liebestöter? Zum Beispiel die berühmten Socken oder Schweißfüße oder Mundgeruch oder Tiere im Bett oder was auch immer. Meine Frage an euch, was turnt euch so richtig in Sachen Sex oder im Bett ab an anderen Leuten? Und was habt ihr da schon so für Geschichten erlebt? Meine Telefonnummer, unter der ihr mich hier in Köln im Studio erreichen könnt, 0180-5678-111. Und die Faxnummer, unter der ihr mich auch erreichen könnt, 0180-5678-110. Thema heute Nacht, Liebestöter. Ich bin gespannt. Auf Sascha, 23 Jahre alt. Hi. Ja, hallo Domian. Sascha, erzähle mir. Ja, ich finde, Liebestöter sind für mich One-Night-Stands. One-Night-Stands? So ganz generell? Generell. One-Night-Stands generell sind Liebestöter. Warum? Ja, weil ich sage, da ist überhaupt keine Liebe drin. Also da wird die Liebe, also wenn ich jetzt aus dem Wort Liebestöter zwei Worte machen würde, also Liebe und Töter, also wird im One-Night-Stand die Liebe doch getötet. Aber da ist doch gar keine Liebe. Ja, deswegen, ja. Deswegen ist da, also da kommt also du bist ein Moralist. Was? Du bist ein Moralist. Warum? Ja, wenn du sowas nicht gut findest. Na, ich bin da mal vielleicht zu schüchtern dafür oder zu. Das heißt, du hast in deinem Leben, in deinem langen Leben, 23 Jahre, noch nie nur mal eine Nacht mit einer Frau geschlafen? Nein. Wird in meinem noch hoffentlich langen Leben auch nicht vorkommen. Nicht passieren. Nicht passieren. Auch wenn ich, sage ich jetzt mal, vielleicht den Ruf habe, der geht mit jeder ins Bett oder so. Aber ach, den Ruf hast du? Ja, nein, weil ich mich halt gerne flirte oder gerne mit Leuten unterhalte. Aber ich meine, das ist natürlich immer eine alte Diskussion mit diesen One-Night-Stands. Überkommt dich denn nicht auch schon mal so ein Gefühl der absoluten Geilheit? Ja, und wo du einfach Lust hast, Mensch, ich mache es jetzt mal. Es muss ja nicht immer gleich die riesige romantische Liebe da mit im Spiel sein. Nein. Also für mich war bis jetzt, sage ich jetzt mal, vielleicht in dem Fall in meinem kurzen 23 Jahre alten Leben noch kein was machst dabei, wo ich gesagt habe, ich mache es jetzt einfach mal. Für mich muss Liebe im Spiel sein. Was machst du denn, wenn es in deiner Hose brennt? Dann schütte ich Wasser drauf. Dann schüttest du Wasser drauf. Wie viel Mal warst du denn schon groß verliebt in deinem Leben? Ja, war ich sogar sehr. Also wie viel Mal? Was? Wie viel Mal? Oh, wie viel Mal. Also ich war verheiratet und ich habe ja 10 Mal, sage ich jetzt mal so, wo die letzte Liebe, die ja immer am wenigsten tut, noch gar nicht so lange her ist. Also du warst verheiratet und du hast 10 Mal, verstehe ich nicht, was heißt das? Ja, also 10 Mal war ich verliebt. 10 Mal warst du verliebt? Die große Liebe. Ja. Also Liebestöter ist für dich ein One-Night-Stand. Und zwar dann, wenn es nur um reinen, puren Sex geht. Für dich ist Sex und Liebe eine Einheit und da gibt es nichts zu diskutieren. Nichts. Das ist ein Standpunkt, den muss man so akzeptieren. Ist nicht mein Standpunkt, aber ich akzeptiere ihn. Danke für deinen Anruf. Ja. Tschüss. Liebestöter, Boris, 20 Jahre alt. Hi. Hi. Jetzt leg los. Für mich sind Liebestöter, sag ich mal, Strumpfhose. Wenn man irgendwann mal schnell zur Sache kommen will, zum Beispiel einem One-Night-Stand, und dann hat irgendeine Dame Strumpfhose an und man hat es gerade wirklich eilig, die Dinger stören allgemein. Ja, also ich hatte ja hier öfter schon in der Sendung Leute, die sehr angetörnt werden von Strumpfhosen. Dich turnt eine Strumpfhose generell ab? Ja, liegt es an sich an der Strumpfhose oder weil die einfach behindert ist, wenn es schnell zu sagen? Weil die einfach behindert ist. Ach so. Die behindert wirklich. Die behindert, dann kann man doch relativ schnell ausziehen. Ne? Och, ich hab doch schon so einiges erlebt, dass das also wirklich 20 Minuten gedauert hat, bis die Strumpfhose runter war. Und 20 Minuten? Ja, und ich dann absolut keine Lust mehr hatte. Aha. Erzähl uns diese Geschichte, wo es 20 Minuten gedauert hat. Tja, das war so ein Tag vor Silvester, kennenlernen hier und schön, alles schön und gut. Auf jeden Fall, die Dame hatte eher, ich hatte auch schon was getrunken, sie hatte was getrunken, wir haben es eher absolut nicht fertig gebracht, die Strumpfhose etwas schneller runterzukriegen. Dann hatten wir anschließend gar keine Lust mehr. Das war es dann für den Abend. Aha. Kann ich mir gar nicht vorstellen, dass das so schwierig sein soll. Ich mir eigentlich so gesehen, bis zu diesem Abend hatte ich mir das auch noch nicht so vorgestellt. Also du bist ein gebranntes Kind in Sachen Damenstrumpfhose. Ja. Und gehst du denn so weit, dass du schon, wenn du mal wenn du auf der Jagd bist, dass du Frauen dir aussuchst, die keine Strumpfhosen anhaben, um dem aus dem Weg zu gehen? Nein, ich sag gut, wenn eine Strumpfhose anhat, also von mir aus mag ja sein, dass die Dinger im Winter vielleicht ein bisschen nützlich sind, wenn es was wärmer ist, aber jetzt also generell gesagt, die hat eine Strumpfhose an, nein, die will ich nicht, nee, das gibt's nicht. So nicht. Trotz der schlechten Erfahrung. Aber ich finde, in Diskotheken gehören Strumpfhosen eigentlich nicht hin. Gibt es denn irgendwas anderes bei Frauen noch, wo du sagst, boah, also da geht bei mir vollkommen die Luft raus? Ja, wenn sie stundenlang von irgendeinem Kerl erzählen, der besonders toll gewesen war und bevor so sollte man dann auch sein. Ist ja auch verständlich, ne? Bevor sie dann mit dir in die Kiste geht, sollte sie nicht von einem anderen erzählen. Boris war das, der nicht auf Strumpfhosen steht. Vielen Dank. Okay, tschüss. Ciao. Freunde, wenn ihr mir erzählen wollt, was ihr vollkommen abtörend findet, wo ihr lieber rauslaufen würdet aus dem Zimmer, trotz die Schöne oder den Schönen zu vernaschen, weil da irgendetwas nicht stimmt. Vielleicht hat der die Fingernägel dreckig oder die Haare sind ganz fettig oder die Füße sind nicht gewaschen, der Po ist nicht gewaschen. Ist auch ein heikles Thema, worüber man auch nicht so gerne redet, aber was manch einen dann doch eher zum Verlassen der ganzen Szenerie veranlasst. Also Liebestöter heißt unser Thema. Ihr könnt mich erreichen unter 0180-5678-111, telefonisch und per Fax unter 0180-5678-110. Weiter geht es mit André und André ist 22 Jahre. Hey. Hi. André, gibt es etwas, was dich abtönt? Abtönt beim Sex nicht so. Das Problem ist, dass ich eine Katze habe, die der totale Liebestöter ist. Die Katze ist der Liebestöter? Die Katze. Und zwar fange ich mal ein bisschen von vorne an. Ja. Ich habe die Katzen vor 2 Wochen aus dem Tierheim geholt. Ja. Die eine heißt Ivo, der andere heißt Rambo. Und im Tierheim hat man mir gesagt, dass Rambo, es sind 2 Katzenpärchen und ein Katerpärchen. Ja. Wie gesagt, dass Rambo ziemlich eifersüchtig ist. Vielleicht so, mag sein, dass er eifersüchtig ist, das weiß ich sicherlich noch. Mhm. Die hat mir aber nicht gesagt, dass das passiert, wenn andere Leute sich mir nähern. Aha. Und das Problem war, dass ich mit meinem Freund im Bett lag und dann halt irgendwann Rambo sich dazugelegt hat. Also dazu muss ich sagen, dass Rambo die ganze Zeit immer so mit seinem Bruder, mit seinem Katzenbruder halt, immer entweder auf dem Boden liegt oder auf dem Sessel liegt oder sonst wo und sich nie eigentlich bei mir auf dem Bett liegt. Mhm. Nie auf dem Bett liegt? Also vorher schon, nur sobald sich irgendwie ein Typ oder irgendwie ein Bezug... beziehungsweise, da ich Schwuben halt nur Jungenbesuch habe, beziehungsweise nur Typen zu Besuch sind, lese ich eigentlich die Katze immer direkt dazwischen. Immer? Sobald so ein Typ irgendwie ist, also auch bei meiner Schwester war das so. Also du liegst mit einem Schönen im Bett? Ja, hoffe ich doch. Und ihr seid euch am Liebkosen oder was auch immer? Ja, also dann kommt Rambo? Nee, also der Rambo liegt dann eigentlich schon da und will eigentlich gar nicht, dass der Typ sich nähert. Sobald er sich nähert, fängt dann der Rambo an zu fauchen, an zu kratzen, an zu beißen, was weiß ich nicht. Alles. Wo also, kratzt Rambo denn? An der Hand, am Körper. Und ich meine, gut, dass der Typ dann noch immer seine Unterhose hat, weil sonst würde er wahrscheinlich auch anders kratzen. Natürlich wollte ich darauf anspielen. Ich hätte Angst um mein bestes Stück, wenn da so ein wilder Kater auch im Bett läge, neben meinem Freund. Also, ich meine... Ja, wie geht's denn dann weiter? Also Rambo ist dann außer Rand und Band. Und ja, der faucht dann, beißt dann, ich meine, der andere, der Ivo, der ist überhaupt nicht so, der guckt sich das an und pennt dann weiter und so. Welche Rolle spielt denn André, sprich du, in der ganzen Geschichte? Scheust du Rambo dann runter oder fühlst du dich geschmeichelt? Ich meine, ich kann ja nicht, ich meine, klar, wie soll ich meinem, dem Typen erzählen, dass der sonst immer bei mir schläft, ne? Ja. Ich meine, ich schmeiß den dann immer runter und, ich sperre den, also das Schlimmste war, ich muss den einmal wegsperren, weil der sonst jedes Mal wieder gekommen wäre. Ist der denn schon so ein richtig schöner Fang durch die Lappen gegangen? Also sprich, ein toller Mann laufen gegangen, weil er das mit dem Rambo nicht mehr hatte aushalten können? Bis jetzt noch nicht. Ich hoffe, das passiert mir auch nicht. Weil das wäre eine doofe Situation. Was ist denn mit diesem Rambo los? Ist das ein schwuler Kater, oder wie? Ja, also ich weiß auch nicht. Anscheinend ist das wirklich ein schwules Katzenpärchen. Das gibt es ja wirklich. Ich meine, das kennt man ja von Hunden, dass die sich gegenseitig selbst berühren, sich gegenseitig manchmal am Arsch schnüffeln. Und das machen meine Katzen hier weiter aber auch. Ihr könnt dann noch gar nicht so richtig entspannt euch dem Liebesspiel hingeben, wenn Rambo fauchend auf der Erde liegt und immer wieder vielleicht versucht, hochzuspringen. Ich meine, das schafft er dann ja auch. Ich meine, also bis jetzt ist das noch nicht. Ich meine, ich werde demnächst meine Katze irgendwie mit Katzen, da gibt es so ein Katzenspray, irgendwie besprühen, dass der überhaupt gar nicht mehr da drauf kommt. Aber ich glaube, das auch nicht. Ich meine, die einfachste Lösung wäre ja, Rambo auszusperren, wenn du Herrenbesuch hast. Ja, sollte man vielleicht mal in Erwägung ziehen demnächst. Vielleicht schnellste Stunde machen. Dann wird Rambo wahrscheinlich rammdürsig im Zimmer nebenan, ne? Ja, macht ja nichts, da kann er alles kaputt machen, was er will. Hast du denn schon den Kauf oder die Anschaffung von Rambo und Ivo bereut? Also bereut deshalb, weil ich hätte bis jetzt nur eine Katze. Mhm. Und eine Katze ist natürlich weniger anstrengend als zwei Katzen. Ja. Vor allen Dingen, weil die machen wirklich alles miteinander. Deswegen wundere ich mich, dass der Ivo nicht, also mein anderer Katze, wie viel Mal ist Rambo denn schon dazwischen gegangen? Wie viel Mal ist er schon vorgekommen? Ich hatte ihn erst seit 2 Wochen, seitdem ist es erst 2 Mal passiert. Ja, immerhin, ne? Immerhin. Ja. Also, Rambo muss raus. Ja, beim nächsten André, Sex. beim nächsten Sex. Und ich könnte gut verstehen, wenn dein Lover dann wirklich sagt, ich oder Rambo, ne? Ja, vor allen Dingen, ich meine, ich will ja nicht mit meiner Katze Sex machen, ich will mit dem Typen Sex machen. Eben, und wenn, dann ewig eine Katze da. Ja. Ich meine, wenn ich einen Hund hätte oder eine Katze hätte und der ewig da rumfummeln würde, sag ich mal, oder fauchen würde, ich würde auch denken, was ist das denn für einer? Also, André, das nächste Mal kommt er raus. Ja, viel Glück. Okay, danke. Tschüss. Ciao. Peter, 18 Jahre alt. Hi. Ja. Hallo, Domian. Hi. Also, Liebestöter. Ja, genau. Was mich total abtönt, ist, wenn Frauen verlangen, das Licht beim Sex auszumachen, ja? Also, man kann denn zwar den Körper noch so ertasten, aber was ich doch besser finde, ist, wenn also du nicht sehen kannst. Oder du willst was sehen. Ja, natürlich. Ja. Ist dir das schon oft vorgekommen, dass Frauen das wollten? Ja, gelegentlich, bei One-Night-Stands oder so. Warum wollen die Frauen das? Ja, keine Ahnung. Sie sind weder dick noch hässlich oder so, aber ist halt irgendwie so eine Macke. Sie wollen also, das Licht aus. Ich habe die Erfahrung gemacht bei Leuten, die das wollen, dass die irgendwie sich in irgendeiner Weise schämen. Ja, ich weiß. Wegen was auch immer. Bei den konkreten Beispielen wusste ich nicht, woran es gelegen haben soll. Ich war weder dick, wie gesagt, noch hässlich oder ähnliches. Beschreib doch mal dann die Situation, in die du dann gerätst. Also du willst dann schmusen und weiß ich was alles machen und dann sagt die das Mädel gegenüber sagt, nee, mach mal das Licht jetzt aus. Ja, und dann? Mehr schon im Vorhinein. Im Vorhinein schon. Wenn es schon so zur Sache geht, also wenn man sich so trifft oder so und dann halt beim Ausziehen ist ein Licht aus, wird das Licht ausgemacht halt. Und wenn man die dann drauf anspricht, dann ist halt, ja, das mag ich nicht und so und ja, dann macht man halt so weiter, oder nicht? Liebestöter heißt ja eigentlich so in der krassesten Auswirkung, dass man überhaupt keinen Bock mehr hat. Ist das so schlimm bei dir oder macht es dir nur etwas weniger Spaß? Ja, es turnt halt schon ein bisschen ab, aber na, okay, man akzeptiert es halt, weil es ja auch nicht immer vorkommt, ne? Du solltest dir vielleicht irgendwie eine kleine Taschenlampe parat halten und unter der Bettdecke leuchten. Ja, eine gute Idee, ja. Und was eins noch, was mir noch nicht gefällt, ist, wenn Frauen permanent beim Sex reden, wenn sie anfangen zu quasseln über Dinge, die überhaupt nicht dahin passen. Zum Beispiel, was so passiert ist letzten Tag oder so, das passt halt nicht. Das ist dir passiert, dass Frauen vom Tagesgeschehen ja, was mit ihrer Freundin war oder so. Beim Sex? Beim Sex, ja. Während du dich abmühst, erzählt die Frau was vom Friseur oder so. Grausam. Es ist unglaublich. Aber ich könnte mir vorstellen, dass du durchaus magst, wenn die Frau ein paar wohlwollende Äußerungen von sich gibt. Ja, richtig so. Im Sinne, jetzt mach mal oder... Ja, paar Obszönitäten. So, genau. Darf sie sehr obszön sein? Ja, das passt ja auch dazu, aber was mir schon passiert ist, passt da halt dann nicht in das Geschehen hinein. Mhm. Also das, da kann ich dir nur wirklich recht geben, dass einen das nun völlig abturnt. Muss nicht sein, ne? Ja, dann passiert aber gar nichts mehr, ne? Jo. Magst du es denn, wenn Frauen wirklich sehr, also jetzt immer sehr, sehr übertrieben vielleicht sich vorgestellt, auch sehr vulgär sind beim Sex? Ja, hab ich nichts dagegen. Hast du nichts dagegen? Schön oder so, hab ich nichts dagegen. Aber sie dürfen nicht vom Alltag, vom Büro erzählen. Nein, das hat da halt nichts zu suchen. Ja. Das können sie mir danach oder davor erzählen, aber nicht dabei. Muss nicht sein. Peter, danke für deinen Anruf. Jo. Tschüss. Jo, tschüss. Tilina? Tilina? Eine Frau. Ich glaube, sie heißt Tilina. Stimmt das? Hallo, ich bin Tilina. Tilina? Ja. Ist das ein richtiger Name oder ein Kosename? Nee, das ist schon mal ein richtiger Name. Ungewöhnlich. Tilina. Mhm. Tilina ist 19 Jahre alt. Richtig. Und Tilina hat auch ein Gefühl für Liebestöter. Ja, und zwar... Irgendwie. Irgendwas taunt dich richtig ab. Ja, bei Socken. Bei Socken. Das kann ich zum Tod nicht ab. Also meist, oder nicht meist, also ab und zu mal kommt es dazu, dass man, was weiß ich, mal gerade irgendwie Lust aufeinander hat und dann zack ins Bett geht. Das ist klar. Und also hast du eine feste Beziehung? Ich habe eine feste Beziehung. Ja. Mhm. Schon seit längerer Zeit auch. Wie lange? Seit 8 Monaten Ich muss dazu sagen, ist meine längste. Naja. Naja, egal. Okay. Auf jeden Fall, wenn dann er oder ich noch irgendwie die Socken da anhat, das geht nicht. Ach, es turnt dich sogar ab, wenn du deine eigenen Socken anhast? Ja, auch. Aber es turnt dich noch mehr ab, wenn er seine Socken anhat? Richtig. Mhm. Warum ist das so? Ich weiß es nicht. Es gibt ja nur auch wiederum ganz andere Leute, die ganz anders empfinden, die scharf darauf sind, dass der Partner Socken anhat. Ja, das sind dann auch wieder so Leute, die irgendwo auch so Fetischisten da sind. Fetischisten, ne? Was stellt das denn jetzt genau mit dir an? Stellen wir uns die Situation vor, du liegst mit deinem Freund im Bett und plötzlich siehst du an euch herab und du siehst deine schicken weißen Tennissocken. Sonst seid ihr vollkommen nackt. Was geht dann in dir vor? Also gerade bei Tennissocken. Also Tennissocken, nee. Also ich weiß nicht, normalerweise, wenn man zusammen im Bett liegt, dann möchte man auch das Gefühl haben, sich zu spüren. Mhm. Von den Füßen bis hoch zum Kopf. Mhm. Und wenn dann wieder da irgendwie was ist, also die Socken, ne? Baumwolle. Man kann sich doch auch wunderbar durch Socken hindurch spüren. Nee. Nee, ne? Es muss richtig nackt sein, Haut auf Haut, ne? Haut auf Haut. Füße auch. Haut, Füße auf Fußhaut oder kann, so, ne? Es kann äußerst stimulierend sein, ja. An den Füßen zu massiert werden oder... Wenn er sie denn dann nun nicht ausgezogen hat, hast du gar keine Lust auf Sex? Ich habe keine Lust. Gar keine Lust? Nee. Was machst du dann? Gehst du dann... Ausziehen. Ziehst du sie ihm aus oder sagst du musst sie ausziehen? Nein, ich ziehe sie aus. Du ziehst sie ihm aus. Geht es ihm denn ganz genauso? Also ich habe gerade vor der Sendung nochmal mit ihm telefoniert und dann sagte ich, oh, ich gucke gerade Domian, Liebestöter. Ja. Ist die Sendung, oder, ne? Ja, so heißt die Sendung. Ja. So heißt die Sendung. Und dann sagte ich, jo, da müssen wir jetzt mitmachen, Schatz. Die Socken sind dran. Und, ja. Ja, also meine Frage war, geht es ihm genauso, also wenn du die Socken anhast, oder macht ihm das nichts aus? Also, ich denke mal, ihm macht das schon was aus. Aber nicht so schlimm, du bist da strenger, ne? Ja. Ja. Wie heißt er denn? Wie bitte? Wie heißt er mit Vornamen? Nilo. Wie? Nils. Nils. Nils. Nils. Und er schaut jetzt auch zu? Nein, der ist gerade noch am Arbeiten. Aber du wirst es ihm bestimmt erzählen. Irgendwie. Ich werde es ihm erzählen. Ich wollte nämlich jetzt ihm sagen, via Fernsehen oder via Radio, dass er niemals mehr demnächst die Socken anlassen darf. Niemals. Er muss die Socken vor der Unterhose ausziehen. Ne? Wo du bist eine anspruchsvolle junge Dame, Tilina. Mhm. Ne? In Sachen Sex und Socken. Doch. Danke für deinen Anruf. Viel Spaß beim Sex ohne Socken. Tschüss. Guten Abend noch. Danke, ciao. Ciao. In Sachen Liebestöter könnt ihr mich anrufen unter der Telefonnummer 0180 5678 111. Was turnt euch ab? Was sind für euch Liebestöter? Diese Frage stelle ich jetzt Arno und Arno ist 29 Jahre alt. Hallo. Hallo Arno. Ja, also ja. Fernsehen ist der absolute Liebestöter. Hey, Fernsehen? Ja. Egal was da läuft? Nicht so direkt. Was ist denn der absolute Liebestöter? Ich sag mal Werbung zum Beispiel, weil man hat ja schließlich RTL, ProSieben, Sat.1, wo dann alle 15 Minuten, 20 Minuten Werbung kommt. Mhm. Und wenn man dann so nebenbei das Fernsehen laufen lässt, dann passieren schon mal manche Sachen, wo man eine Werbung sieht zum Beispiel, die man total lustig findet. Und man ist dann gerade halt so... Aber gar nicht lustig drauf, sondern leidenschaftlich drauf. Man ist leidenschaftlich drauf und wenn dann halt diese Werbung kommt, man hört sie ja, man sieht sie ja nicht, aber man hört sie, dann kommt dann ein Lachanfall, dann ist vorbei. Dann ist die Situation absurd, ne? Ihr seid leidenschaftlich versunken im Bett oder wo auch immer. Richtig. Und nebenan läuft der Fernseher und da wird irgendwie, wenn irgendwelche Schmankerl gemacht. Ja, das gemacht. Ist mir zweimal bis jetzt passiert. Nun könnte es ja sein, dass ihr nachts den Fernseher laufen lasst und nachts gibt es ja in den Privatsendern, bei den Privatsendern immer diese fast schon pornografischen Werbeeinspielungen mit diesen 0100 Dingsbumsnummern. Ja, gut, aber da hört man nur die Telefonnummern und dieses gekünstelte Stöhnen von diesen übertriebenen Frauen im Fernsehen. Also weiß ich nicht, ne, das würde mich dann wahrscheinlich noch mehr abtören. Bist du sadomaso-mäßig drauf? Ach, um Himmels, ne? Nein, mir fällt nämlich gerade ein bei diesen Werbeeinspielern aus den Privatfernsehsendern. Da gibt es eine, die spricht die sadomaso-Szene an. Da ist eine Frau, vielleicht hast du es mal gesehen, ne? Ja. Eine Domina. Richtig. Keine Musik im Hintergrund und die schreit dann nur, ruf mich an! Ne? Ja. finde ich auch sehr lustig. Na ja, lustig, ich auch lachen. Aber dann ist trotzdem vorbei. Also natürlich, ich, ja. Ich weiß nicht, ob du die Werbung kennst vom Premiere. Da ist knüttelt ein Mann so ein Papierknoll zusammen, nimmt den Ball Volley und trifft den aus 10 Metern im Mülleimer. Mhm. Und die ganzen Kollegen küssen ihn. Auf einmal kommt von hinten eine überdimensionale Frau angerannt, voll schreien und schmeißt sich auf den. Und wenn ich die Werbung sehe, dann verfalle ich in einen absoluten Lachanfall. Nun stellt sich ja die Frage, warum lässt Arno den Fernseher laufen, wenn er mit seiner Freundin zugange ist? Die Sache ist, der Fernseher steht auch im Schlafzimmer. Mhm. Und gemütlich im Bett Fernsehen gucken, turnt ab und zu auch mal ein bisschen zu streicheln und so. Ja, und ja. Dann kommt man halt etwas weiter und dann vergisst man im Prinzip auch den Fernseher. Ja, weil dann ist man mit dem Partner beschäftigt. Ja. Und Ist mir auch schon passiert. Ja, und dann kommt die Sache mit der Werbung. Wie ist es denn beispielsweise bei dieser Sendung? Ist das auch ein Liebestöter? Nee, weil das ist wahrscheinlich dann wieder zu interessant. Dann lasse ich den Sex erstmal beiseite, ach so. Dann höre ich erstmal dazu und mach dann weiter, wenn die Sendung zu Ende ist. Ja, also Fernsehen. Können wir wahrscheinlich alle nachvollziehen, wie du das jetzt begründet und beschrieben hast. Gab es das denn schon oft, dass du dann deshalb Schluss gemacht hast oder nicht mehr konntest und dass ihr dann in einen Lachkampf verfallen seid? Ich sag mal, also der Lachkampf ist auf jeden Fall erstmal da. Ja. Und es geht dann schon weiter, nur es dauert dann natürlich dann einige Zeit, weil irgendwann guckt man sich dann wieder an und dann die Blicke, weil derjenige weiß genau, der denkt wieder an die Werbung, dann fängt man wieder an zu lachen. Und irgendwann, aber es geht schon weiter, so ist es nicht. Also nicht so, dass es ganz aufhört, weil dann müsste man Fernseher abschaffen. Das ist dir spontan eingefallen zum Thema Liebestöter. Hast du sonst irgendwie noch so eine Antipathie gegen irgendetwas, wo du sagst, das kann ich nicht leiden, mag ich nicht, wenn eine Frau so und so drauf ist? Oh, eigentlich nicht, ne. Du nimmst die Frauen, wie sie sind. Ich nehme die Frau, beziehungsweise das meine Frau, wie sie ist. Deine Frau, wie sie ist. Meine Frau. Du bist verheiratet. Nee, eben nicht. Ich lebe noch in Scheidung. Ich habe zwar jetzt eine feste Partnerin wieder, mit der ich auch sehr glücklich bin, davon ab. Und also bei der könnte mich niemals etwas abtöten. Das ist natürlich ein tolles Argument. Kompliment, nicht Argument. Ja, also ich hoffe, sie hat das jetzt gehört. Sie sitzt im Schlafzimmer und guckt. Ja. Wow, also das ist natürlich klasse. Ja, also da gibt's nichts, was mich da abtören könnte. Ich wünsche euch heute Nacht noch viel Spaß. Dankeschön. Und macht den Fernseher aus. Aber erst nach der Sendung. Nach 2 Uhr, alles klar. Alles klar. Tschüss, Arno. Tschüss. Tschüss. Ich begrüße jetzt herzlich Christian und er ist 20. Christian. Ja, hallo? Ja, du bist dran. Jo, alles klar. Hey. Also, was ich sagen wollte. Ja. Also, was ich abtörend finde, ist, wenn sich eine Frau ihre Vagina nicht rasiert. Wenn sie nicht rasiert? Nicht rasiert. Also, behaarte Vagina. Ach so, nee, Entschuldigung. Wenn sie, ja, na klar. Also, wenn du magst nicht rasiert, also. Du magst keine Haare. Das mache ich überhaupt nicht. Du magst überhaupt keine Haare? Nee. Warum nicht? Na, also einmal, also wenn ich Muschi leck, ne, dann bin ich auch romantisch und ich will halt auch langsam hoch zum Bauchnabel und küssen mit Zunge und so weiter. Mhm. Dann zur Brust hoch und, naja, wenn ich sie dann küsse und Haare irgendwie in meinem Mund habe, so, dann, und ihr sie dann weitergeht, so, dann findet sie das, glaube ich, auch nicht so gut. Mhm. Und du bist dann eher am Spucken und am Fisseln, ne? Was da in der Zunge an Schamhaaren. Jo, genau. Ja, und einmal ist das halt passiert, so, dann hatte ich halt das gleiche Problem, oder, also, da war sie nicht rasiert. Mhm. Und, ja, und da ist es halt losgegangen, das große... Mhm. 2 Pfund Haare im Mund. Ja, so ungefähr. Magst du denn, müssen Frauen unter den Armen denn auch rasiert sein? Nach deinem Geschmack? Also, das finde ich schon irgendwie. Und an den Beinen auch? An den Beinen auch auf jeden Fall. Also, du magst generell Frauen nicht behaart? Nee. Nun ist das ja auch nicht so unbedingt einfach zu finden, ne? Es ist ja nun nicht jede Frau rasiert, so wie du das magst. Wie sind denn da deine Erfahrungen? Ja gut, also na, bis jetzt hatte ich halt dreimal, also nicht so oft die Erfahrung so und dann, also zweimal waren sie rasiert und bei der letzten, da war es halt nicht so, also und da ging es halt los, so, weil ich war halt die beiden Male dazu gewöhnt, also wo sie rasiert waren, ne? Aber es ist bei dir dann nicht so ausgeprägt, dass du dann keinen Bock mehr auf Sex hast, sondern du bist nur ein bisschen runtergefahren. Ja, klar. Mhm. Aber ich meine, ich finde das halt trotzdem nicht gut. Und dann, wenn man zum Beispiel da auch reingeht so und dann irgendwie ein paar Haare bei ihr dann auch reingehen, so, also ich weiß nicht, das zieht dann bei ihr, glaube ich, auch ganz schön. Redest du mit Frauen, bevor du mit ihnen ins Bett gehst, über sowas und erfragst das vorher? Nee, das nicht. Aber ich meine, wenn man Annäherungsversuche macht und die Hand meinetwegen dann schon da reinsteckt, so, ne, dann merkt man das natürlich, ja. Ja. Rasierst du dich selbst denn auch? Alter, an der entscheidenden Stelle. Würdest du das denn für eine Frau tun? Nicht, na, weiß ich nicht. Nicht unbedingt. Nur wenn die jetzt sagt hier, ich, Christian, ich finde dich einfach geiler, wenn du ganz haarlos bist um deinen Geschlechtsteil herum. Würdest du es machen? Nee, glaube ich nicht, weil das ist ja immer noch ein kleiner Unterschied, weil bei Frauen liegt ja das Geschlechtsteil halt unter dem Busch. Und meinetwegen beim Kerl, also meinetwegen beim Blasen oder so, da ist es ja was anderes. Ist das dann nicht so schlimm? Bitte? Ist es dann nicht so schlimm mit den Haaren? Nee, ja, weil dann hat sie ja nicht so einen Bezug zu den Haaren. Ist klar. Ja. Also Christian mag haarlose Frauen. Ja, genau. Danke für den Anruf. Kein Problem. Tschüss. Okay, tschüssi. Es geht weiter mit Ronny. Ronny ist ein Mann. Ein Mann? Hallo? Und ist 24 Jahre alt. Hallo? Ronny. Ja, Ronny. Hey, Domian, ich freue mich, dass ich mal durchgekommen bin. Ja, hi. Ich hoffe, du hast dich erholt im Urlaub. Hab ich. Und ja, wie? Cool. Also, mein Thema ist heute gelbe Zähne. Wie, gelbe Zähne? Das sind für dich Liebestöter. Ja, aber absolut. Hey. Also, es geht darum, ich habe einen Kumpel, wisst ihr? Und den sieht man, also wenn der putzt sich halt nicht die Zähne, weißt du? Und der Belag, der ist so richtig weiß, guckt so manchmal und so. Und der, naja, der verliert immer die ganzen Freundinnen und so und der checkt nie warum, weißt du? Ja, ich hab ja schon gesagt, ey, putz dir doch mal die Zähne und so. Aber für dich ist das ja relativ egal, du willst den Kumpel ja nicht küssen, ne? Nee, aber es liegt mir schon was dran, dass er gepflegt ist. Ja. Weißt du, weil das ist ja ein Kumpel halt und den kann man ja nie so gehen lassen. Gehen wir mal von dem Kumpel weg. Wenn eine Frau, die dir gefällt, die an sich sonst eine klasse Frau ist, von der Figur und allem drum und dran, aber solche Zähne hat, ist das für dich ein Grund zu sagen, auf keinen Fall, nein? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also da schrecke ich richtig zurück, wenn ich sowas sehen würde. Also würdest du sie denn küssen? Ich nicht. Was? Also würdest du so einen küssen? Nein, ich würde es auch nicht. Ich wollte ja gerade sagen, dass ich da sehr auf deiner Linie bin. Ich achte auch immer sehr darauf, wie die Zähne eines Gegenübers aussehen. Und ich könnte auch niemals jemanden küssen, der einen ungepflegten Mund hat. Ja, oder auch Fingernägel, weißt du? Wenn sich der Schmand dann drunter schon irgendwie, das ist auch irgendwie abtörend, weißt du? Das ist so richtig schön schwarz ist und so. Bist du denn bei dir selbst auch da sehr anspruchsvoll und pingelig und naja, putzt so, dir ordentlich die Zähne und ja, so? Ja, Zähne putze ich mir immer, weißt du? Ja. Also das muss schon sein. Das ist Fingernägel ab und zu mal schneiden und so. Ja. So Maniküre und so mache ich nie, aber. Das muss auch nicht sein. Aber die Zähne sind noch wichtiger als die Fingernägel, ne? Ja, auf jeden Fall. Für meinen Geschmack auch. Ja, ne, es muss ja auch, es darf ja nicht irgendwie muffig schmecken und so. Hast du denn schon so mal sowas richtig Unangenehmes mit einer Frau erlebt in Sachen ungepflegte Zähne? Na, eigentlich nicht. Da habe ich Glück gehabt bis jetzt, weißt du. Ist es so, dass du fast als erstes bei einer Frau auf den Mund und auf die Zähne guckst, wenn du sie kennenlernst? Oder? Ja. Naja, eher nicht. Wohin also ich habe eine feste Freundin, weißt du, und mich interessieren andere Frauen eigentlich gar nicht so, weißt du. Wie ist das denn so? Ich meine, das kennen wir ja nur alle, dass wenn man geschlafen hat viele, viele Stunden, dass man morgens nun nicht immer den allerfrischsten Atem hat. Macht dir das bei deiner Freundin etwas aus, wenn sie nun gerade nicht wie Odol riecht morgens? Ja, eher nicht. Also, da mache ich schon mal eine Ausnahme. Weißt du? Das heißt, du könntest sie auch nach einer langen Nacht durchaus und innig küssen? Ja. Das ja. Auch wenn das nicht so optimal riecht und schmeckt. Na, bei der Freundin könnte ich das ja. Das ja, also in Liebesangelegenheiten geht das aber dann. Aber im One-Night-Stand oder so auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Zähne sind ganz wichtig. Zähne tören dich vollkommen ab. Genau. Und sogar halt bei Männern, wenn du das so siehst, findest du das unästhetisch. Das ist sehr schlimm. Das ist eklig. Richtig eklig. Hattest du ihm das eigentlich mal gesagt, dass du das eklig findest? Naja, so direkt nie, aber wir machen schon ein paar Anspielungen. So. Der wohnt genau unter mir und das ist schon krass. Und wie reagiert er dann darauf? Ja, gar nicht weiter. Schenk ihm doch mal zum Geburtstag so ein richtiges Zahnputz-Set. Ja, so ein Putzi, ja. Mundspülung und allem drum und dran. Das sieht aus wie so eine Pfeffis von der DDR. Kennst du die noch, die Zitronen-Pfeffis? Nee, kenn ich nicht. Kennst du nie, schade. Naja, gut. Okay, dann Grüße aus der Lausitz noch, ja? Ronny, danke und zurück auch. Tschüss. Okay, ciao. Ja. Jetzt haben wir 1.29 Uhr und 55 Sekunden gleich. Und jetzt machen wir eine Pause. 20 und 55 Sekunden. Hier ist Radio 1 live und das WDR Fernsehen mit dem Talkradio Domian. Und unser Thema heute Nacht heißt Liebestöter. Und ich frage euch, was macht euch überhaupt nicht an? Was turnt euch regelrecht ab? Wir haben gerade schon gehört, die gelben Zähne, wir haben von den Socken gehört, wir könnten vielleicht noch hören von den Schweißfüßen, wir haben von dem Kater gerade gehört, der immer dazwischen funkt, wenn der Anrufer irgendwas mit einem anderen Mann macht. Also, was turnt euch so richtig ab? Liebestöter, unser Thema heute Nacht, 0180 5678 111, meine Telefonnummer hier, und meine Faxnummer 0180 5678 110. Es könnten ja auch Geräusche sein, es könnte ja auch Schnarchen sein, ich weiß es nicht. Ruf mich an, Liebestöter. Anja, 25 Jahre, ist jetzt am Telefon. Hallo. Hallo? Anja. Ah, ich bin da. Ja, du bist da. Ah, prima, ich glaub's nicht. Und wie? Vollkommen präsent. Hey ho, also. Was tönt dich ab? Ja, was tönt mich ab? Ich habe das zweimal erlebt in meinem jungen Leben bisher. Hat mich sehr erschrocken ein bisschen. Fand ich witzig im Nachhinein. Ich habe beim Sex auch mal gerne das Licht an und ich gucke meinen Partner auch gerne an. Mhm. Ist ja auch schön so. Mhm. Blickkontakt, ein tiefer Blick in die Augen und so dabei, ist das schon ganz schön. Was mir dann einmal aufgefallen ist, ich hatte einen richtig netten Kerl, der sah gut aus, den fand ich klasse. Und während des Aktes an sich macht er Fratzen. Also da hast du ihn heimlich bei beobachtet? Ja, nicht heimlich, also das ja nicht, weil ich habe die Augen offen. Wie war die Szene? Du lagst unten oder oben? Unten. Klassisch. Ja, also absolut klischee-mäßig. Und dann hast du vielleicht ein wenig mal die Augen zugemacht, ne? Und dann hast du sie aufgemacht und hast du gesehen, dass er Fratzen macht? Ja, also so, es strengt ja auch an, das sehe ich auch ein. Ich weiß ja auch nicht, wie ich so aussehe dabei, ja, aber... Beschreib die Fratzen mal. Aufgerissener Mund, ja, verbissener Gesichtsausdruck, es strengt an, ich sehe es ein. Also, aber dieser hübsche Kerl mutierte, der mutierte quasi zum Fratzengesicht. Und, also es sah fast grauselig aus. Ja, ich habe mich erschrocken. Weil der gefiel mir ja die ganze Zeit und dann macht er sowas. Also monstermäßig fast. Ja, vielleicht nicht so schlimm, aber in dem Moment habe ich es wohl schon so empfunden. Woran lag das denn? Lag es vielleicht an dir? Nein, das wollen wir uns gar nicht so vorstellen. Also nein, überhaupt nicht. Also du warst völlig entspannt und warst bei der Sache und es hat dir Spaß gemacht. Ja, natürlich. Man hat die Augen zu und ich habe vielleicht auch mal den Mund auf, aber ich gucke nicht so mit weit aufgerissenem Mund. Jetzt hast du dieses Gesicht gesehen. Ja. Während du im Schwange deiner Lust da lagst. Ganz genau. Was passierte dann? Dann passierte gar nichts, weil also er merkte es ja nicht. Er war ja so völlig in, ich möchte mal Ekstase dazu sagen, der Gesichtsausdruck ließ den Schluss zu. Aber er ist gekommen. Ja, genau. Du bist nicht gekommen. So sieht's aus. Ja. War das, wurde daraus eine Beziehung? Nee, das war nur so eine kurze Sache. Aber das ist mir nochmal passiert. Ehrlich? Und da habe ich so nur da so gelegen, mehr oder weniger, und habe nur noch die Augen verdreht. Oh, das schon wieder. Was angelst du dir da für Männer, Mensch? Ja, das frage ich mich auch manchmal. Also, die rackern sich ja dann richtig ab, oder? Das sind irgendwelche Klemmbrüder, oder weiß ich was? Ich weiß es nicht. Also es ist mir bisher zweimal passiert, so viele Kerle hatte ich noch nicht, aber... Vielleicht solltest du demnächst doch immer besser die Augen zumachen. Ja, oder das Licht raus, aber das ist ja auch nicht so toll. Hast du denen das hinterher gesagt? Nee, natürlich nicht. Warum nicht? Ja, ich weiß nicht, nee. Das war kein Thema dann danach. Naja, wenn das nicht so eine nahe Beziehung wird, muss man, geht das auch nicht dann. Ja, aber ich könnte meinem Freund auch nicht sagen, hör mal auf Fratzen zu schneiden, also ich weiß nicht. Und das zog sich dann bei denen bis zum Orgasmus hin? Ja, genau. Und beim Orgasmus muss das Gesicht auch völlig verzerrt gewesen sein. Ja, ich glaube, dann habe ich gar nicht mehr hingeguckt. Ja. Aber das wolltest du dir dann nicht noch antun? Nicht das noch, ja. Kann ich auch gut verstehen. Ich wäre da wahrscheinlich auch eher irritiert oder fast belustigt, ne? Wenn also im Nachhinein in jedem Fall belustigt. Ja. Was ich aber auch wirklich sehr nervig finde, gerade hat das ja auch jemand erzählt, wenn jemand beim Sex ständig irgendwas quatscht. Ja, ne? Das hatte ich auch schon. Ne? Also was nicht mit Sex zu tun hat, ne? Irgendwas. Hm. Das hattest du auch schon? Ja, also es ging dann, der Fernseher lief, das hatten wir auch gerade schon irgendwie. Mhm. Und da einen Kommentar abzugeben, während man dabei ist, das ist, nee. Jetzt frage ich mal, das ist zwar nicht heute unser Thema, aber du bist ja so eine sehr nette Gesprächspartnerin, da kann ich dich, dich ja fragen. Was macht dich denn umgekehrt so richtig an? Hm. Ja, erstmal der richtige Typ, ne? Das ist klar. Das ist logisch. Ja. Was denn? Oh, das ist schwierig. Kommt immer auf die Situation an. Also er müsste auf jeden Fall ganz tief in deine Augen gucken währenddessen. Ja. Dich anlächeln. Das müsste er tun. Ne? Dich leidenschaftlich und begehrend anlächeln. Ja, du hast das drauf. Ne? Ich merke das. So, und so weiter, ne? Die Richtung. Anja, schön, dass du angerufen hast. Ja. Und ich wünsche dir nie wieder solche Männer, die da Grimassen ziehen. Oh, dir. Danke. Weil sie müssen eigentlich nur strahlen, wenn die mit dir schlafen dürfen. Ja, ja, natürlich. Ja, na. Tschüss, Anja. Ja, tschüss. Jetzt haben wir noch eine Frau. Darüber freue ich mich. Christine, 24. Ja, hallo. Hallo, hier Christine. Ist Christine. Ohne ja. E. Ohne E. Christine. Ja, das bin ich. Also jetzt, wo du gerade sagtest, was einen anmacht, da fiel mir noch was ein, weswegen ich dich anrufe. Hm? Aber was auch ekelhaft ist, zum Beispiel diese Hautfetzen an den Fingernägeln, das finde ich ganz widerlich. Wenn man so kleine Widerhäkchen hat. Ja, wenn die so halb zugewachsen sind und dann diese Fetzen runterhängen. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich auch ganz ordentlich manikürt hier bin, wenn ich vor euch trete. Ich glaube, es ist alles in Ordnung. Nicht, dass du dich ekelst vor mir, ne? Das ist ja erschrecklich. Nein, auf keinen Fall. Also das Allerwiderlichste, weswegen ich jetzt auch angerufen habe, sind für mich Haare auf Brust und Rücken. Haare auf Brust und Rücken? Also das finde ich total widerlich. Also auf dem Rücken kann ich es noch nachvollziehen, aber Haare auf der Brust ist doch geil. Ja, nee, irgendwie nicht. Irgendwie nicht. Also bei mir ist es sogar so schlimm, dass wenn ich im Schwimmbad irgendwo bin und da ist jemand mit Haaren auf dem Rücken im Becken, dann gehe ich da nicht mehr rein. Also kannst du vergessen. Also du kannst dir überhaupt gar keinen Sex mit einem Mann vorstellen, der am Rücken behaart ist. Normalerweise nicht. Also das ist ja genau das, was so witzig ist. Also ich hatte ja nun letztens so, habe ich jemanden kennengelernt, den fand ich ganz toll und so. Mhm. Und der hatte dann halt auch Haare auf der Brust und auf dem Rücken, eigentlich überall. Mhm. Und da fand ich es auf einmal total schön. Aber nur bei diesem einen. Nur bei dem einen? Ja. Also normalerweise ist das, also das geht gar nicht. Das klingt aber fast schon so, als wärst du in den ziemlich heftig verknallt. Nicht mehr. Also nicht es mehr. War damals du so, warst ja. So. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Also ist für dich der Idealmann, der fast unbehaart ist? Ja, also auf dem Hintern müssen dann wieder Haare sein. Wie bitte? Auf dem Hintern dürfen Haare? Ja, da müssen Haare sein. Wie, so richtig auf den Po-Backen? Ja, das finde ich schön. Das findest du schön? Ja, das finde ich total gut. Du bist aber eine komplizierte Frau, Christine. Ja, auf jeden Fall. Also keine Haare auf dem Rücken. Keine Haare. Also das mag ich eigentlich überhaupt nicht. Keine Haare auf der Brust. Aber auf den Po-Backen müssen Haare sein. Ja. Kommt aber äußerst selten vor, ne? Wer hat denn auf den Po-Backen Haare? Auch einige. Ja? Vielleicht geben es nicht alle zu. Ich habe das noch nicht oft gesehen, muss ich ehrlich zugeben. Also ich habe schon öfter gesehen. Ja? Ja. Was machen denn die Haare auf dem Po-Backen mit dir? Da mache ich viel mit. Was machst du damit? Da kann man rumspielen und rumkraulen. So. Also da müssen richtig Haare sein, dass man damit rumkraulen kann. Ja, das muss man schon richtig spüren. Aber ich glaube trotzdem, dass du es doch nicht so leicht hast, so einen Mann zu finden, der genau das alles so zu bieten hat. Nein, das ist ja nun... Ich meine, das geht ja auch ohne. Es geht auch ohne, die meisten haben ja nun keine Haare auf dem Rücken, das muss man ja schon sagen. Ja. Wie ist es denn so, machen dich denn Haare an den Armen, also extrem viel Haare an den Armen oder Beinen, turnt dich das auch ab? Nee, das finde ich dann eher wieder gut. Ja. Das ist natürlich dann schwierig, wenn die Haare auf den Armen haben, dann haben sie meistens auch was auf der Brust. Ja, also es ist schon ziemlich kompliziert. Auf jeden Fall. Hat sich das bei dir so ergeben in den letzten Jahren? Oder solange du irgendwie so erotisch denkst, war das schon immer so, dass du das gerne oder nicht? Ja, also das fand ich schon immer ganz ekelhaft. Mhm. Also das war, solange ich denken kann. Ja. Das auch bei diesem einen Typen halt, da fand ich das auch einmal richtig schön. Also wenn auf dem Rücken, da konnte man schönsten Sachen mitmachen. Ich meine, wenn du kannst in den Po-Haaren ja kraulen, du kannst dann ja auf den Rückenhaaren kraulen, ne? Ja, das habe ich dann ja auch gemacht. Aber ich fand es halt vorher immer so diese Vorstellung, dass man dann mit dem Gesicht in den Brusthaaren drin liegt. Das fand ich ganz furchtbar. Das ist doch kuschelig. Ja, die können ja auch pieksen. Die können pieksen, ja. Das ist nicht immer kuschelig. Aber wie gehst du denn mit deinen eigenen Haaren um? Wir haben gerade einen Anrufer gehabt, der mag am liebsten nur Frauen, die rasiert sind. Also ich rasiere mich nur an den Beinen und unter den Armen, da mache ich das auch. Mhm, also im Geschlechtsbereich nicht? Nein. Würdest du es machen? Ja, das ist umständlich. Würdest du das für einen Freund tun, wenn der sagt, hier, ich finde das sehr abgefahren? Nee, ich glaube nicht. Nicht? Nee. Das muss man dann ja auch jeden Tag machen, das wächst auch nach. Ja, das ist richtig Arbeit an jeden Tag. Ja, auf jeden Fall, das würde ich nicht machen. Christine, danke für deinen Anruf. Ja, danke. Ciao. Auch, tschüss. Falk ist dran. 24. Ja, hallo Domian. Hallo Falk. Also, für mich ist der absolute Liebestöter Mundgeruch. Da gibt's, glaube ich, nichts Schlimmeres. Ja. Das hattest du gerade auch schon angesprochen. Ja. Ich sag mal, gerade so dabei, wenn man sich küsst oder so, dann kriegt man das nicht unbedingt mit, aber man küsst sich ja nicht immer. Mhm. Und ich sag mal, gerade so morgens, wenn man irgendwo wach wird und dann, ich sag mal, herber Mundgeruch irgendwo rüberkommt, da läuft dann bei mir auch gar nichts mehr. Mhm. Hast du schon irgendeine besondere Erfahrung gemacht, dass du eine Frau kennengelernt hast zum Beispiel und von ihr wieder Abstand genommen hast, weil sie sehr starken Mundgeruch hatte? Ja, die besondere Erfahrung war, dass ich 14 Tage jetzt mit einer Frau zusammen war und nicht einmal aufgrund dessen mit ihr geschlafen habe und nicht wusste, wie ich ihr das Ganze vermitteln sollte. Weil sie Mundgeruch hatte? Ja, richtig. Aha. Und anfangs ist mir das gar nicht so aufgefallen, aber wie gesagt, das war der absolute Losgelang. Also du warst 2 Wochen mit ihr zusammen? Ja, richtig. Sofern man das zusammen nennen kann. Zusammensein nennen kann. Wir haben nachts nebeneinander geschlafen. Ja. Sie hatte dann auch irgendwelche Ambitionen dahingehend gehabt, mit mir schlafen zu wollen. Mhm. Und ich habe mir dann ständig irgendwelche Ausreden anfallen lassen, weil ich mich halt nicht getraut habe, ihr zu sagen, hör mal zu, aufgrund dessen habe ich keine Lust irgendwie, dass ihr bei uns in der Hinsicht näher kommt. Ja, also ihr habt euch überhaupt nicht geküsst? Ja, doch, geküsst haben wir uns. Geküsst schon? Riecht man das nicht unbedingt und dann macht man dann die Augen zu und kommt da irgendwie durch. Ja, aber das ist doch besonders ekelhaft, wenn man das vorher riecht und wenn man dann die Zunge da reinschiebt in dem Bewusstsein, das stinkt da jetzt alles so. Ja, richtig, genau. Ist doch sehr, das war sehr ein bisschen krass, aber ich sag mal, aufgrund dessen, dass wir zusammengekommen sind, das waren andere Aspekte, wo sie war unheimlich lieb, sie war unheimlich nett, sie sah sehr gut aus und das war halt der Punkt, woran das Ganze gescheitert ist. Und ich sag mal, das ist nicht einmal vorgekommen, das ist des Öfteren vorgekommen. Das war aber dann nicht mehr der Grund, dass es auseinandergegangen ist. Aber ich sag mal, gerade so morgens ist es doch schon recht unangenehm. Wie kam das denn, dass diese Frau immer Mundgeruch hatte? Weißt du das? Hast du eine Nee, ich habe sie ja nie drauf angesprochen. Ich habe sie auch nicht gesagt. Nee, nee, klar. Aber hast du eine Vermutung? Hat sie sich nicht die Zähne richtig geputzt? Oder war sie vielleicht irgendwie krank? Oder das muss ja eine Ursache haben. Ja gut, ich sag mal, soweit ich weiß, war sie nicht krank. Wie gesagt, wir waren auch bei mir, waren morgens zusammen im Badezimmer, haben irgendwie geduscht und sie hat sich auch regelmäßig die Zähne geputzt. Woran das gelingen hat, weiß ich nicht. Dann kam hinter von mir Anspielung von wegen immer ein Bonbon zwischendurch, weil ich dachte, das geht davon weg, aber das war auch nicht davon. Also mir könnte man auch Adonis auf den Bauch binden, wenn der starken Mundgeruch hätte, ich würde laufen gehen. Ja, richtig. Wirklich, genau. Das ist so ein ganz, ganz gravierender Aspekt auch für so mein Empfinden. Ja, so fand ich das hinter auch und hinter war es mir auch lieber, wir telefonieren zusammen, als dass wir uns irgendwo gegenüber sitzen. Genau, ihr hättet ja Telefonsex machen können. Ja, genau. Und das ist dann auch nicht so die Erfüllung. Absoluter Abtörner Mundgeruch. Ja, richtig. Das war ein Statement von Falk. Danke für deinen Anruf. Gern geschehen. Tschüss. Jessica, 18 Jahre alt. Hallo. Ja, Jessica, guten Morgen. Morgen. Hey, was tönt dich denn ab? Ich hasse Slips. Also wenn Männer Slips tragen, ist bei mir alles vorbei, aber hundertprozentig. Slips? Also ich mag das nur, wenn Männer Boxershorts tragen oder halt welche, die etwas länger sind. Ich glaube, ich gehe schon mal hier raus. Trägst du auch Slips? Ich habe jetzt keinen Boxershorts an. Fürchterlich. Ich habe eine normale Unterhose an. Das finde ich schrecklich. Findest du schrecklich? Ganz fürchterlich. Also es ist einfach nur abartig. Warum also, denn? Ich weiß es nicht. Aber der Slip war doch vor dem Boxershorts. Da auf der Welt. Vielleicht bin ich zu modern. Nein, ich weiß es wirklich nicht. Also, Jessica, keine Ahnung. Ist eine ganz moderne junge Frau. Ja. Warum tönt dich das denn so ab? Ich weiß es nicht. Also, man kann es ja den Männern leider Gottes nicht ansehen, was sie drunter tragen. Ja, in der Regel nicht. Nein, aber ich achte ja schon drauf. Wenn ich dann sehe, ist dann so an den Oberschenkeln noch ein kleiner Streifen, dann sehe ich meistens schon, die tragen vielleicht doch Boxershorts, ja. Aber... also Slips finde ich ganz fürchterlich. Du packst den Mann dann aus und dann strahlt dir da so ein dunkelblauer C&A-Slip entgegen. Na gut, Moment. Das ist noch fürchterlich. Es gibt ja nur auch wirklich sehr schicke Slips. Ja, ne? Trotzdem. Nee, ja, danke. Es gibt ja auch C&A-Boxershorts, ne? Nicht ja, gegen C&A. Nein, darum geht es jetzt nicht. Darum also sie sehen einfach nur fürchterlich aus. Also sie machen mich kein Stück an. Eher im Gegenteil. Es ist mir schon passiert, dass ich meinem Freund dann gesagt habe, hier... Das war's. Ehrlich? Ja, aber er ist da auch kein Stück besser. Also wenn ich normale Unterwäsche trage, dann mag er das auch nicht. Also er möchte es auch lieber, wenn ich es dringend trage. Ne? Also aber ihr ganz jungen Leute seid ja schon ziemlich schräg drauf. Ne? Ja, ja. Aber nee, also... Wir spielen mal folgende Situation durch. Du hast irgendwo den Knaller kennengelernt. Ja. Ne? Super, super Typ. Super klasse. Und es ergibt sich dann was abends und ihr geht zu ihm nach Hause. Und er lässt sich gerne verwöhnen. Verwöhnen heißt für ihn, er lässt sich gerne von einer schönen jungen Frau, zum Beispiel von einer Jessica, entkleiden. Dankeschön. Ja? Und Jessica knöpft ihm die knackige Jeans auf und Jessica sieht einen Slip. Nee, danke. Was passiert dann? Also ich weiß es nicht. Es ist bisher zum Glück noch nicht so passiert, dass ich den Mann nicht vorwarnen konnte. Ja. Aber bei meinem Freund ist es zum Beispiel auch so, dass ich dann sage, geh erstmal duschen und er darf dann nackt zurückkommen oder es passiert wirklich gar nichts mehr. Also es ist einfach so, da zieht sich bei mir alles zusammen und Du kannst es letztendlich gar nicht richtig begründen, das ist so eine Geschmackssache, ne? Ja, das ist einfach mein Geschmack. Ja, also es ist nicht es ist nicht so, dass es abstoßend ist oder so, aber ich mag es einfach nicht. Dann sieht man alle Konturen und da lasse ich mich vielleicht lieber überraschen. Naja, aber das macht dich nicht an, wenn du die Konturen siehst. Nee, überhaupt nicht. Wie findest du denn bei Männern diese Bodies? Gibt es aber für Männer auch. Mag ich auch nicht. Auch nicht. Ja. Nein, mag ich auch nicht. Wie findest du denn, wenn Männer im Sommer gar nichts drunter haben? Das finde ich doch schon mal sehr interessant. Das finde ich cool, das finde ich nicht schlecht, aber dieses Slips, das ist echt der absolute Lebensfilter, auch im Schwimmbad. Schwimmbad, also da kann ich dich beruhigen. Ich habe auch eine Badehose, die ist ganz lang und ganz schlank. Das ist schon okay. Das klingt ja schon besser. Das klingt schon besser. Ich sollte vielleicht demnächst mal mit Badehose herkommen, wenn du die Sendung dir anschaust. Ja, dann werde ich erfreut nur noch auf WDR gucken. Oh, das ist natürlich sehr verlockend. Also dann muss ich mir das mal überlegen. Hast du denn bei Boxershorts bestimmte Vorlieben? Sollten es besonders weite sein, eine besondere Farbe? Was ich sehr schön finde, wenn die aus Satin oder Seide sind. Das fühlt sich toll an in den Händen und dann, wenn man dann die Haut darunter so ein bisschen spüren kann. Was ich da auch nicht so toll finde, sind Neonfarben oder so Hawaii-Muster. Mhm. Das finde ich auch fürchterlich. Also verdammt anspruchsvoll. Ja, wirklich. Du weißt ganz dezidiert, was du willst. Ja. Ja. Ich weiß nicht, vielleicht ist das so kritisch oder so, keine Ahnung. Ist doch klasse, gefällt mir. Mein Freund findet das gar nicht lustig. Du hast einen festen Freund? Ja, schon seit 8 Monaten. Seit 8 Monaten, auch eine verdammt lange Zeit, ja. dass ihr schon zusammen seid. Und ich gehe davon aus, dass ihr fast jeden Samstag zusammen in die Stadt fahrt und du zusammen mit ihm Boxershorts kauft. Nein, hat er zum Glück genug von. Aha. Aber er hat auch so einen Stapel für die Notfälle, wenn seine Mami mal nicht zum Waschen kommt, dass er dann da so einen Stapel hellblauer Slips liegen hat. Das heißt natürlich für ihn letztendlich, heute gibt's keinen Sex mit Jessica. Ganz genau, ja. Ganz genau. Aber ihn nervt das ein bisschen? Er findet es, glaube ich, nicht so toll. Es ist auch so, wenn er dann seine neonfarbenen Dinger anhat, kann ich dann auch nicht so ganz mit. Du hast gerade so eine gewisse Anmerkung gemacht, dass er auch Ansprüche an dich stellt. Ja, natürlich. Inwiefern? Also, weiße Unterwäsche findet er schon mal fürchterlich. Mhm. Und was er ganz toll findet, ist, wenn ich einen String habe. Mhm. Also das findet er wunderschön, wenn man dann die Pobacken richtig sehen kann. Mhm. Und wenn das dann normale Unterwäsche ist, dann darf ich mir dann schon mal so Sachen anhören, wie hast du die für deine Mama geklaut oder auf dem Bauernhof gekauft. Ich hoffe aber, dass ihr euch nie wirklich streitet wegen irgendwelcher Unterwäsche. Nö, er ist dann beleidigt, wenn ich ihn dann wieder wegschicke oder so, ich dann auch. Aber ernsthafte Komplikationen hat man deswegen zum Glück noch nicht. Meine Liebe, danke für deinen Anruf und für die Ausführung. Tschüss. Ja, tschüss. Jetzt begrüße ich herzlich Markus. Markus ist 18. Hallo. Ja, hi Jürgen. Ja, hi Markus. Grüß dich. Also die ganzen Gäste, was du heute Abend gehabt hast, kannst die Probleme echt vergessen, weil das schlimmste Problem habe ich momentan. Ist das wahr? Das ist ehrlich wahr. Also ich habe in der Disco eine Freundin kennengelernt, die ich jetzt seit einer Woche habe. Mhm. Und dann, wie es so läuft am Abend, habe ich sie zu mir heimgebracht und so. Und dann kommt man sich ja näher, ist ganz klar. Mhm. Und dann habe ich sie so ausgezogen und dann habe ich bemerkt, sie hat starke Beinbehaarung. Mm. Das geht vom Schambereich komplett runter bis zu den Füßen. Mm. Aber wie stark? Das kann man sich gar nicht vorstellen, das muss man erst mal sehen. Also ich bin sehr erschrocken, wo ich das gesehen habe. Das kann man nicht vorstellen, wie männliche Behaarung, das ist extremer, viel schlimmer. Ich will jetzt nicht gerade Busch sagen, aber so richtig extreme Behaarung, dann hat sie noch dunkle Haare, das fällt extrem auf. Mm. Und jetzt habe ich halt das Problem, ich weiß nicht, was ich mit ihr anfangen soll. Also, wie war das denn dann? Ich bin total abgezornt. Also, ich bin erstmal auf Toilette und so und ich konnte echt nicht. Also, an dem besagten ersten Abend bist du erstmal auf die Toilette gegangen, ja, also um dich von dem Anblick zu erholen. Ja, genau. Das war total Schock für mich. Nun lag die arme Frau damit ausgeholt. Nee, ich hab ja schon gesagt, ich müsste jetzt kurz auf Toilette und so, es drückt gerade, aber es war für mich war das ein Schock. Das war total. Nun lag die arme da auf deinem Bett und irgendwann kamst du zurück. Ich kam zurück. Ja, okay, hört sich schon ein wenig dumm an. Ich kam zurück und dann haben wir halt weitergemacht, so rumgeknutscht und so, aber bei mir kam er nicht hoch. Also wir konnten an dem Abend nichts mehr anfangen. Vor einer Woche war das, vor einer guten Woche. Ja, ich hab's jetzt eine Woche und jetzt weiß ich nicht, was ich anfangen soll. Also sexuell geht bei mir da überhaupt nichts. Also wenn ich sie jetzt drauf ansprich und so, dann wird sie beleidigt sein, gekränkt und so, ich weiß es nicht. Also das ist ja schon dann wirklich ein ganz tiefes Empfinden, ne? Dass du deshalb wirklich keinen Sex machen kannst mit ihr. Ja, das, du kannst also nicht Augen zu. Bei jedem Mann wird es so sein. Also ihr könnt es euch gar nicht vorstellen, wenn ich euch jetzt so sage, aber das ist extrem. Sowas ist mir noch nie unter die Augen gekommen. Sag Markus, ich kann es mir vorstellen. Ich glaube, ich bekäme auch keinen hoch. Ja, genau. Ich weiß es nicht, aber ich glaube auch. Also mich wird das auch ziemlich... Ja, aber wie geht's jetzt weiter, Mensch? Eine Woche? Ja. Und sie weiß ja gar nicht, warum du jetzt wahrscheinlich so distanziert bist. Das weiß sie ja nicht, ne? Ja, es ist halt so, jetzt läuft mehr alles über Telefon sozusagen, weil... Was läuft denn über... Man sieht sich nicht mehr so oft und so. Ja. Was läuft denn über Telefon? Ja, man redet halt so und so, aber so richtig verabreden und so, da ziehe ich denn den Kürzeren und habe Ausreden und alles. Also ich schätze mal, ich werde mit dir Schluss machen demnächst mal. Ja, ich meine, so richtig seid ihr ja noch gar nicht zusammen. Ja, ne? kann man gar nicht Beziehung nennen. Nee. Also das war nur so ein Flirt sozusagen. Ja. Jetzt ist natürlich die Frage, ob du ihr das sagen sollst, warum, oder ob du da elegant rausgehen solltest aus der Geschichte. Ja, dass sie nicht verletzt ist und so, ich weiß es nicht. Also ich glaube, es ist, glaube ich, freundlicher und netter der Frau gegenüber, wenn du es nicht sagst, sondern dich einfach jetzt zurückziehst, dass sie mitbekommt, dass du da einfach nicht so... so scharf drauf bist und interessiert bist an mir. Wow, was sollte ich hier denn sagen? Ich habe eine andere oder ich weiß nicht. Nein. Soll ich dir sagen, ich habe zurzeit Stress oder... Nein, du kannst ja ganz einfach sagen, dass die Gefühle bei dir nicht so stimmen. Damit lügst du ja auch gar nicht mehr. Ja, das okay, stimmt, ne? So weit ging es schon, aber dann wird sie sich schon Gedanken machen über ihre Haare und so. Hat sie denn eine Ahnung, dass da irgendwas aus der Ecke kommt? Ja, ich schätze mal schon, weil wo ich sie ausgezogen habe, dann bin ich ja sofort auf Toilette. Ich habe zwar gesagt... Bei mir drückt so alles, ich muss jetzt kurz auf Toilette und so. Aber das ist nicht so glaubhaft, finde ich mal. Was hast du denn auf der Toilette gemacht dann? Ja, ich habe mich erstmal im Spiegel angeguckt und habe gedacht, das gibt's doch gar nicht und so. Dann habe ich erstmal meine Beinbehaarung angeguckt und so. Und du hast also, viel weniger Haare. Erstmal, 2 Minuten habe ich mich erstmal regenerieren müssen und so. Aber du hast viel weniger Haare als sie. Ja, bei mir ist halt so, ich habe auch blonde Haare und so, da fällt es ja nicht so auf. Aber sie hat richtig dunkle Haare und stark behaart. Und das konnte man vorher nicht sehen. Also sie hat Jeans angehabt. Aber du hast dich nicht im Badezimmer übergeben. Nee, so weit ging es Gott sei Dank nicht. Nee. Da musst du jetzt irgendwie raus, Markus. Ja, irgendwie. Okay. Muss ich wahrscheinlich irgendwie. Und demnächst vielleicht mehr auf die Beine der Mädels gucken, sofern das möglich ist. Ja, ist halt nicht immer möglich. Nee, ist nicht immer möglich. Dann wollte ich dich noch was fragen. Ja, frag mal. Du bist mal in so eine Sendung gekommen, das war Pro7. Ich weiß nicht, da hattest du mal so Fliegenpilz getrockneten und Spitzmauchel. Da hattest du gemeint, das wäre so ein Sexanreger. Ja. Und das interessiert mich jetzt. Auch, denn könnte ich aus so Situationen vielleicht nicht überwinden. Also, ich finde, Markus, wenn du wenn dich das so abturnt, da würde ich auch überhaupt gar keine Hilfsmittel nehmen. Nein, ich wollte dich auch so fragen, mal vielleicht, wenn ich mal eine längere Beziehung habe, dann mal das ausprobieren, wo du das her hast, Fliegenpilz. Also ich war jetzt in Apotheken, ich war in Bioläden, ich war überall. Also der Apotheker, der hat mich komisch angelacht, hat gemeint, so was ich Fliegenpilz brauche und so. Also Fliegenpilz gibt es in jedem Wald, ne? In jedem ordentlichen deutschen Wald, jetzt im Herbst. Wald, ja, Fliegenpilz. Da muss man nur aufpassen und auch den richtigen pflücken, ne? Und davor sei gewarnt, weil jeder kennt ihn natürlich nicht. Ja, sonst kriegt man den nirgends her, oder? Sonst glaube ich nicht. Diese Beratung vertiefen wir jetzt aber hier nicht. Wir sind ja keine Pilzkundler. Ja, die Spitzmauchel und so, wo gehst du da in den Wald und bist du dann... Ich gehe manchmal in den Wald, ja, das kann man so sagen. Ehrlich? Ja, klar. Und da gibt's nicht irgendwie so Läden und so, wo das Nein. speziell haben? Nein, wo, du nee. Rufst, ich gehe davon aus, dass du aus Süddeutschland anrufst, ne? Ja, genau, ja. Das höre ich doch an der Stimme, an der Sprache. Ah, okay. Da gibt's ja auch Wälder und da wächst ja, auch ja, so ein. Ja, gibt's schon, ja. Lieber Markus, okay, verletze die Frau nicht so sehr und zieh dich da raus. Okay, werde ich tun. Tschüss. Danke, ciao. Silvia ist dran, 46 Jahre alt. Ja. Hallo Silvia. Hallo. Ich muss jetzt ein bisschen lachen über Markus. Ne? Fand ich sehr lustig. Ne? Aber ich muss dazu sagen, alles, was in der Sendung an Anrufern kam, fand ich also irgendwie, es trifft alles zu. Ne? Und bei dir? Bei mir sind es die Schweißfüße. Die Schweißfüße. Ja. Da hast du wahrscheinlich was Bestimmtes erlebt mit? Schon? Ja, nichts Schlimmes, aber trotzdem. Aber ich habe früher mal einen Freund gehabt, ne, und da war ich unheimlich verknallt drin. Mhm. Und der war wirklich toll und nett und auch ziemlich gut gebaut, ne. Und wie es dann dazu kam, ne, der hatte einfach tierische Schweißfüße, ne. Mhm. Und ich konnte da gar nicht missachtig werden. Wie hast du diese Schweißfüße auch bemerkt und gerochen im Bett? Na klar, und habe ihn auch darauf angesprochen, aber der arme Teufel, der konnte wirklich nichts dafür. Mhm. Ne? Der hat alles Mögliche getan, der hat literweise Salbeitee getrunken und Also es gibt ja so schlimme Schweißfüße, ja, dass man das Duschen und so etwas gar nicht nutzt, gar nicht viel nutzt, ne? Sondern du kommst aus der Dusche, es dauert eine Weile und dann haben die Leute das wieder. Na klar. Heißt das dann bei dir auch, ist das so schlimm, wie gerade Christian erzählt hat, Markus erzählt hat, dass er aufgrund der behaarten Beine, dass da nichts mehr gelaufen ist bei ihm? Ist bei dir auch nichts mehr gelaufen wegen der Schweißfüße? Also da ist also nichts mehr gelaufen, ne? Und trotzdem, ich war so verknallt in den Menschen, aber ich habe ihm echt die Kündigung gegeben wegen den Schweißfüßen. Deswegen, ne? Ist ja schon verrückt, ne? Dass man deshalb einen Menschen, sich von einem Menschen verabschiedet, weil er Schweißfüße hat. Ja, aber ich habe also wirklich auch Ekel gehabt, ne, davor. Mhm. Aber wie gesagt, ich bemesse das nicht so stark, ne? Trotzdem, aber wenn bei mir ein Mensch Schweißfüße hat, dann kommt der mir immer in den Sinn, ne? Mhm. Also, und da möchte ich noch was zu dem Katzenfreund sagen. Ja. Ne? Wir haben 4 Katzen. Aha. 2 Kater und 2 Katzen, auch aus dem Tierheim. Ne? Der Mann muss eben halt humorvoll bleiben. Er muss mit, wie hieß er, Rambo, ne? Der Kater. Er muss mit Rambo humorvoll bleiben. Unser Kater heißt Männlein. Das ist also so eine Mischung zwischen Dackel und Kater. Der ist so schwer wie ein Dackel. Aha. Und er kommt zwar nicht ins Bett, aber er guckt immer, wenn einer ein Geräusch von sich gibt, auch, ob auch alles in Ordnung ist. Also dein Tipp ist Humor behalten. Doch, also man muss Humor behalten, gerade bei Katzen, ne? Ja. Also Silvia, danke für deinen Anruf. Okay, tschüss. Tschüss. Jetzt ist noch Jan dran und Jan ist 32. Jo, hallo. Jan. Jo, mein Name ist Jan und ich rufe an, weil bei mir die abtörnendsten Erlebnisse und ich hatte da ein ganz übles Erlebnis. Oder, na ja, gut, es war... Ja, schon ein bisschen witzig. Also ich stehe auf Sex im Oralbereich. Ne? Mhm. Also wenn ich das ausübe bei einer Frau im Vaginalbereich. Mhm. Und die hatte dann so viel Lust irgendwie und konnte ihren Darm nicht so kontrollieren, wie sie eigentlich sollte. Mhm. Und ließ dann eben einen fahren. Und das war echt sehr unangenehm. Ne? Also es kam nicht irgendwie jetzt noch was raus dabei. Also während du sie oral befriedigt hast, hat sie dich angepupst? Ja. So kann man sagen. Ja. Und was hast du da gemacht? Tja, da lief eigentlich nicht mehr viel dann anschließend. Du bist zurückgeschreckt? Ja, ja. Hast du irgendwas gesagt? Ich meine, ihr war es wohl selber peinlich. Ja. Also, sie hat wohl gemerkt, dass also ihre Lust war schon gesteigert und in dem Moment hat sie wahrscheinlich irgendwie die Kontrolle nicht gehabt. Also war ganz bestimmt keine Absicht. Also es war dann ja auch eine sehr peinliche Situation, ne, für euch beide. Wie habt ihr die denn aufgefangen, wir? Wir kannten uns noch nicht so, es war so das First Date, ne? Mhm. Umso schlimmer. Bitte? Umso schlimmer, ne, ja, wenn einem das dann passiert. Ja. Wie endete denn dann diese ganze Aktion? Also zum Verkehr ist dann anschließend, oder im Endeffekt nicht mehr gekommen. Wir sind dann auch, wir haben so ein bisschen überspielt, haben eine Zigarette geraucht, haben nachher noch ein Glas Champagner getrunken miteinander. Aber dann hat sich die Sache ganz in aufgelöst. Ne? Ich hoffe, dass dir das in deinem Leben bisher nur einmal passiert ist. Ja, zum Glück. Gibt's denn sonst irgendwas noch, was dich besonders abtörnt bei Frauen? Nee, eigentlich eher was mich antörnt. Dann sag es uns noch. Wenn die Frauen die High Heels tragen, also oder Pumps allgemein, ja. Ne? Weil es unheimlich erotisch ist, das verlängertes Bein so, ne? Also das törnt mich dann sehr an. Ja. In dem Sinn, ne? Jan, ich wünsche dir viele Frauen mit solchen Schuhen. Mit Kontrolle. Mann, und mit Kontrolle. Auf dass du nie wieder von einer Frau angepupst wirst. Jo. Tschüss, Jan. Jo, schönen Abend noch. Danke. Tschüss. So, Freunde, das war unsere Sendung Liebestöter. In der Technik war Markus Liebetanz. Morgen sind wir wieder da. 1 Uhr, Radio 1 live und WDR Fernsehen. Dann wieder mit einer offenen Show. Und dann könnt ihr euch bei mir melden zu jedem Thema, ernst oder unernst, über das ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt. Ihr könnt immer schon ab 0 Uhr hier bei uns anrufen, unter 0180 5678 111. Dann sind die Chancen noch viel besser durchzukommen. Und wir sind dann, wie gesagt, um 1 auf den Sendern des Fernsehens und des Radios. Bis morgen, schafft's, ciao.